Sechstes Kapitel. Als mein Onkel Tobi zuerst des Grenadiers erwähnte, fiel mein Vater, sagte ich, mit der Nase platt aufs Kissen. Es ward aber nicht dabei gesagt, dass jedes andere Glied und Gelenk meines Vaters eben den Augenblick mit seiner Nase wieder in die vorhin beschriebene Stellung verfiel, so dass, als Trim hinausging und mein Vater Lust bekam, das Bett zu verlassen, er alle die vorgängigen kleinen Bewegungen noch einmal durchlaufen musste, ehe er's bewerkstelligen konnte. Stellungen sind nichts, Madame, in dem Übergange von einer Stellung zur anderen, gleich wie man die Dissonanzen präpariert und hernach in Konsonanzen auflöst, darin steckt alles. Aus dieser Ursache tappte mein Vater mit der Zehe auf den Boden, stieß den Nachttopf unter dem Bettüberwurf, tat sein Hm, und indem er die drei ersten Finger seiner rechten Hand in die linke legte, redete er meinen Onkel Tobi folgender Gestalt an.